لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Allah erlegt keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Ihr kommt nur zu, was sie verdient hat, und angelastet wird ihr nur, was sie verdient hat. Und jetzt bringt Allah uns wieder bei, ihn Dua zu machen, Bittgebet zu machen. Unser Herr, belange uns nicht, wenn wir etwas vergessen oder einen Fehler begehen. Unser Herr, lege uns keine Bürde auf, wie du sie denjenigen vor uns auferlegt hast. Unser Herr, bürde uns nichts auf, wozu wir keine Kraft haben. Verzeihe uns, vergib uns und erbarme dich unser. Du bist unser Schutzherr, so verhilf uns zum Sieg über das ungläubige Volk. Diese zwei letzten Verse von Surat al-Baqarah, Vers 285 und 286, über diese zwei Verse werden sehr viele Vorzüglichkeiten und Fada'il, also Tugenden, die mit diesen und Segnungen, die in diesen Versen enthalten sind. So heißt es zum Beispiel, das ist eine Überlieferung von al-Bukhari, dass wer auch immer die letzten zwei Verse von Surat al-Baqarah in der Nacht liest, also vor dem Schlafen, wenn man sich hinlegt, in der Nachtzeit liest, diese werden ihm wahrlich Genüge sein. Dann heißt es in einem anderen Hadith, auch einem guten Hadith, von Ibn Abbas radiallahu an, dass er sagte, während Jibril alayhi salam, der Engel Gabriel, einmal mit dem Gesandten Allah sallallahu alayhi wa sallam saß, hörte er eine Stimme von oben und erhob seinen Kopf hoch. Dann sagte er, dies ist ein Tor im Himmel, welches heute geöffnet wurde, welches zuvor noch nie geöffnet worden ist. Und ein Engel kam herab und dieser sagte, und er sagte, Jibril a.s. sagte wieder, dies ist ein Engel, der von oben zur Erde runtergekommen ist, der noch nie zuvor herabgekommen ist. Und er gab ihm einen Gruß und sagte, also er grüßte ihn und sagte, ich gebe die frohe Botschaft von zwei Lichtern, die dir gebracht werden, welche noch nie zuvor zu einem Propheten gebracht worden sind. Die Fatihatul Kitab, also Suratul Fatiha, und die zwei endenden Verse von Suratul Baqarah. Welche immer du auch von diesen beiden du zitierst, dein Bittgebet wird dir gegeben werden. Dann wird überliefert bei At-Tabarani, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala schrieb ein Buch 2000 Jahre, bevor er die Himmel und Erde erschuf. Von diesem Buch sandte er zwei Verse herab, um Surat al-Baqarah damit zu beenden. In dessen Haus diese zwei Verse gelesen werden, an drei aufeinanderfolgenden Nächten, kein Shaitan wird sich diesem Hause nähern. Ja, genauso gibt es noch andere Überlieferungen, die fasse ich jetzt hier nur ganz kurz zusammen, dass diese zwei Verse von dem Schätzen unter dem Thron Allahs sind, dass man diese Verse der Familie beibringen sollen, dass die von den Schätzen des Paradieses sind. Ja, also viel Segnungen und Vorzüge, die mit diesen Versen verbunden sind, und deswegen, wie sie alle zu unserer Gewohnheit machen sollten, sie wenigstens abends und oft zu zitieren. Und in diesen Versen wird ja auch über Iman an den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, an Allah, über Gehorsam gesprochen, über Vergebung gesprochen, über Hilfesuchen bei Allah gesprochen. Alles Dinge, die Allah lieb sind und die wir auch alle praktizieren sollten. Und auch diese Sache, wie oft sind wir beunruhigt, weil wir uns vielleicht zu belastet fühlen oder zu überfordert fühlen. Ja, wenn Allah einem ein, wir können das vielleicht sogar Projekt nennen, wenn Allah einem ein Projekt gibt, ja, er gibt dir Krankheit, er gibt dir Verlust von irgendetwas, er gibt dir ein Problem, das es zu bewältigen gibt. Er gibt dir irgendeine Sache, die du jetzt bestehen musst, im Sinne von Allah bestehen musst, mit Sabr, mit Shukr, mit Dankbarkeit und Geduld bestehen musst. Wir müssen immer wissen, wenn Allah sagt, er gibt keiner Seele mehr auf, bürdet er mehr auf, als sie zu leisten vermag. Wenn Allah uns nun etwas gibt, dann weiß er also, dass wir dazu in der Lage sind. Und das macht uns dann vielleicht geduldig und standhaft und macht das Herz weit auf. Und dann kommt auch die Hilfe von Allah. Ja, das heißt, besonders wenn wir in Bedrängnis sind, dann sollten wir diese Verse lesen, und diese geben uns dann, ja, die sind schon eine Kraft in sich. Und daraus öffnet sich das Herz dann auch, und Allah gibt seine Hilfe, wem er will. Ja, in einem Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam heißt es auch, das macht eure Häuser nicht zu Grabstätten, weil ich in welchem Haus Surat al-Baqarah gelesen wird, dort kommt der Shaitan nicht rein. Ja, das ist jetzt ein Vorzug von der gesamten Surat al-Baqarah, weil wir jetzt am Ende sind. Genauso heißt es auch in einem Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, das lest den Koran, denn wahrlich am Tage der Auferstehung wird er ein Fürsprecher sein für den, der ihn gelesen hat. und lest die zwei leuchtenden Suras, also Surat al-Baqarah und Surah Ali Imran, also die wir gleich auch lesen, inshallah, denn am Tag der Auferstehung werden sie wie zwei Reihen oder wie Wolken kommen oder wie ein Schwarm von Vögeln, welche sich für ihren Leser einsetzen werden. Ja, also Wolken, die einen beschatten und beschützen. Ja, also ein Schutz, ein Fürsprecher für ihren Leser sein werden. Ja, das ist alles aus Ibn Kathir, alles aus guten Quellen, inshallah. Unter anderem Ibn Kathir und anderen guten Quellen. Dann heißt es genauso in einer anderen Überlieferung, das Lesen von Surat al-Baqarah ist Segen, ist Baraka. Das Lassen davon ist eine Gram oder etwas, was man bereut, Hasra. Und die Magier können dagegen nichts ausrichten. Das heißt also, auch wer sich schützen möchte vor den Auswirkungen von Magie und Ähnlichem, der soll auch diese Sura oft lesen. Und damit kommen wir dann zu Sura Ali Imran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Alif Lam Mim. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Lebendigen und Beständigen. Nazzala alayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal-injil. Er hat dir das Buch mit der Wahrheit offenbart, das zu bestätigen, was vor ihm offenbart war. Und er hat auch die Tora und das Evangelium als Offenbarung herabgesandt. Zuvor als Rechtleitung für die Menschen. Und er hat die Unterscheidung herabgesandt. Unterscheidung nämlich zwischen Haq und Batil, zwischen Wahrheit und Nichtigem, zwischen Recht und Unrecht, zwischen Gut und Schlecht. Ja, die Unterscheidung, das Buch ist also eine Unterscheidung, um zwischen diesen Dingen unterscheiden zu können. Gewiss diejenigen, die Allahs Zeichen verleugnen, für sie wird es strenge Strafe geben. Allah ist allmächtig und Besitzer von Vergeltungsgewalt. Vor Allah ist nichts verborgen, weder auf der Erde noch im Himmel. Er ist es, der euch im Mutterleib gestaltet, wie er will. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen und Allweisen. Er ist es, der das Buch als Offenbarung auf dich herabgesandt hat. Dazu gehören eindeutige Verse, sie sind der Kern des Buches, und andere mehrdeutige. Also es gibt eindeutige Verse und es gibt mehrdeutige Verse. Ja, die Ayat Muhkamat, eindeutig, wa Mutashabihat, die mehrdeutigen. Ja, die vielleicht nicht direkt klar eine Bedeutung wiedergeben, sondern die auch so und auch so verstanden werden können. Wie zum Beispiel, dass Allah seinen Thron beschreibt, wie der jetzt genau aussieht, was genau damit gemeint ist, dass der Thron von Allah, wie der zu verstehen ist, das können wir nicht wissen. Wir akzeptieren, dass Allah den Thron erwähnt und sagen darüber das, was Allah darüber uns offenbart hat. Aber wir könnten jetzt fragen, der Koran ist doch zur Rechtleitung herabgesandt worden, dann warum gibt es dann dort Verse, die uns nicht genau oder eindeutig verständlich sind? Ja, und genau das beschreibt Allah hier, das ist eine Prüfung. Genauso wie es zwei Arten von Versen gibt, genauso gibt es auch zwei Arten von Menschen, die mit ihrer Art und Weise damit umzugehen, sich sehr voneinander unterscheiden. Ja, wie reagieren Menschen? Die einen werden so reagieren. Was aber diejenigen angeht, in deren Herzen Neigung zum Abschweifen ist, so folgen sie dem, was davon mehrdeutig ist, im Trachten nach Irreführung und im Trachten nach ihrer Missdeutung. Aber niemand weiß ihre Deutung außer Allah. Und diejenigen, das sind jetzt die anderen, die richtig reagieren, die im Wissen festgegründet sind, sagen, wir glauben daran. Alles ist von unserem Herrn. Aber nur diejenigen bedenken, die Verstand besitzen. Ja, und die, die Verstand besitzen, die machen dann auch Dua. Ja, die wissen, dass Rechtleitung nur von Allah kommt. Deswegen bitten sie Allah. Unser Herr, lasse unsere Herzen nicht abschweifen, nachdem du uns recht geleitet hast. Und schenke uns Erbarmen von dir aus. Du bist ja der unablässig Schenkende. Unser Herr, du wirst die Menschen gewiss zu einem Tag versammeln, an dem es keinen Zweifel gibt. Allah bricht nicht, was er versprochen hat. Gewiss, denjenigen, die ungläubig sind, werden weder ihr Besitz noch ihre Kinder vor Allah etwas nützen. Sie sind es, die Brennstoff des Höllenfeuers sein werden. Nach der Art der Leute Pharaos und derjenigen vor ihnen. Sie erklärten unsere Zeichen für Lüge, und da ergriff sie Allah für ihre Sünden. Und Allah ist streng im Bestrafen. Sag zu denjenigen, die ungläubig sind, ihr werdet besiegt und zur Hölle zusammengetrieben werden, eine schlimme Lagerstatt. Ihr hattet ja ein Zeichen in zwei Scharen, die aufeinander trafen. Die eine kämpfte auf Allahs Weg und eine andere Ungläubige. Sie sahen Sie sahen sie dem Augenschein nach zweimal so viel. Ja, das ist hier die zwei Scharen, die in der Schlacht von Badr aufeinander trafen. Die Muslime waren um einiges unterlegen an Zahl. Es waren 313 Kämpfer auf der muslimischen Seite und eine überwältigende Übermacht, fast dreifach überlegene Übermacht auf der Seite der Glaubensverweigerer. Und trotzdem wissen wir alle, wie war das Ergebnis? Ja, das Ergebnis war nämlich das, dass die Schar, die weniger war, in Allahs Namen gesiegt hat. Und wie ist das, wie hat Allah seine Hilfe herabgesandt? Er beschreibt es, dass sahen die Muslime, dem Augenschein nach zweimal so viel, wie sie selbst waren. Also sie sahen sie fast als doppelt so viel. Ja, Allah hat deren Sicht verklärt und sie sahen sie als doppelt so viel. Und Allah stärkt mit seiner Hilfe, wen er will. Darin ist wahrlich eine Lehre für diejenigen, die Einsicht besitzen. Ja, das heißt also, Mittel sind natürlich wichtig, ja, aber es ist nicht immer nötig, viele Mittel zu haben. Manchmal, wenn der Segen und die Hilfe Allahs da ist, genügen schon geringe Mittel, um auch viel zu erreichen. Hier haben 313 Muslime gegen eine dreifache Übermacht gesiegt. Wir haben die Geschichte von Talut und Jalut schon zusammen gelesen. Denn die Glaubensverweigerer kämpfen für das Diesseits und dessen Genüsse. Ja, und die Gläubigen kämpfen für die Sache Allahs. Ja, und die Genüsse des Diesseits, die werden jetzt angesprochen. Ausgeschmückt ist den Menschen die Liebe zu den Begierden, nach Frauen, Söhnen, aufgehäuften Mengen von Gold und Silber, Rassepferden, Vieh und Saatfeldern. Das ist der Genuss im diesseitigen Leben. Doch bei Allah ist die schöne Heimstatt. Ja, also in diesen Dingen ist eine Attraktion und ist ein Genuss, der wird gar nicht verleugnet. Aber all dies ist nur ein kurzer Genuss. Der wahre Erfolg ist nicht das, dass man kurz etwas hat, sondern dass man auf lange Sicht etwas erwirbt. Sag, soll ich euch von etwas Besserem als diesem Kunde geben? Für diejenigen, die gottesfürchtig sind, werden bei ihrem Herrn Gärten sein, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Und vollkommen gereinigte Gattinnen und Wohlgefallen von Allah. Allah sieht die Menschen wohl. Die sagen, unser Herr, gewiss, wir glauben. Darum vergib uns unsere Sünden und bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Ja, ihr seht auch, dass immer wieder Bittgebete zitiert werden im Koran. Und das ist für uns sehr wichtig, dass wir den Koran auch als Vorbild nehmen und diese Duas auch lernen und auch im Alltag von Allah so erbeten, was uns hier im Koran gelehrt wird. Wie sind sie noch? Diese Menschen, die Standhaften und die Wahrhaftigen, die demütig Ergebenen und diejenigen, die ausgeben. Und die im letzten Teil der Nacht um Vergebung Bittenden. Allah möge uns alle zu solchen Menschen machen. Ja, und diese Vergebungssache ist wirklich sehr, sehr wichtig. Jetzt besonders im Ramadan zum Beispiel, dass man auch nicht die Zeit verschwendet, wo wirklich viel Segen und Akzeptanz von Dua drin ist. Man steht ja eh nachts auf. Ja, dass man diese Zeiten auch nutzt, nicht nur um... Ja, man möchte natürlich essen und das ist alles auch gesegnet und ist auch eine Art von Ibadah. Aber das Vergebung bitten, dass man das nicht vernachlässigt. Ja, über diesen Vers, gerade dass die Wahrhaftigen und die demütig Ergebenen und die um Vergebung Bittenden, darüber gibt es unglaublich viel zu sagen. Jede einzelne Eigenschaft wäre ein ganz einzelner Vortrag schon. Leider haben wir hier nicht die Zeit dafür. Wichtig ist vor allem, dass jeder von uns immer an die eigenen Sünden denkt, die Verfehlungen zählt, sie am besten irgendwo aufschreibt, ja, oder auflistet, ob er jetzt schreibt oder sich das nur denkt, das sei jedem Einzelnen überlassen. Und dass man immer wieder Dua macht, dass Allah einem das, alles, was man verfehlt und an Verfehlungen gemacht hat, dass Allah einem das vergibt. Und dass Allah einem eingibt, dass man mehr schaffen kann, dass man besser werden kann. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, pflegte Allah mehr als 70 Mal am Tag, um Vergebung zu bitten. Das heißt also, wenn jemand, dem alle Sünden sowieso schon verziehen wurden und der gar keine Sünden gemacht hat, Allah um Vergebung bittet, ja, dann ist dann, was ist dann mit den wirklich wahrhaftigen Sündigern, wie uns allen, was ist dann mit denen, wie viel Vergebung brauchen wir von Allah? Allah bezeugt, dass es keinen Gott außer ihm. Und ebenso bezeugen die Engel und diejenigen, die Wissen besitzen. Der Wahrer der Gerechtigkeit. Ja, Allah ist der Wahrer der Gerechtigkeit. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen und Allweisen. Und wir sehen hier, dass diejenigen, die Wissen besitzen, die Ahl al-Ilm, deren Zeugnis wird mit wem genannt? Mit dem Zeugnis der Engel und dem Zeugnis Allahs. Ja, das ist hier auch die Ehrhaftigkeit und die Erhöhung und der Scharaf vom Wissen. Solche Stellung genießt Wissen und somit auch diejenigen, die wahres Wissen besitzen. Deswegen, egal wie alt einer von uns schon ist, egal aus welchem Hintergrund wir kommen, manche von uns haben unglaublich wenig, manche von uns unglaublich viel schon gelernt, manche wissen genau, wie man sich etwas an Wissen aneignet, manche haben wirklich keinerlei Erfahrung damit. Egal, wo wir gerade, jeder von uns im Leben stehen, jeder sollte sich bemühen, wenigstens so viel zu lernen und dann noch weiter sich darüber hinaus bemühen, dass er Allah anständig und richtig anbeten kann. Ja, und was noch bezeugt wird, dass Allah qa'im, der Wahre, der Aufrechterhalter der Gerechtigkeit ist. Ja, das ist auch ein ganz wichtiges Prinzip im Islam, die Gerechtigkeit, die darf, leider wird sie oft manchmal unterschätzt oder gar nicht benannt. Ja, die Gerechtigkeit ist grundlegende, eine Basis, ein Urprinzip von dem Din al-Islam. Gewiss, die Religion ist bei Allah der Islam. Doch diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, wurden erst uneinig, nachdem das Wissen zu ihnen gekommen war. Aus Missgunst untereinander. Doch wer Allahs Zeichen verleugnet, so ist Allah schnell im Abrechnen. Und wenn sie mit dir streiten wollen, dann sag, ich habe mein Gesicht Allah ergeben, also ich habe mich ganz und gar Allah ergeben. Und ebenso, wer mir folgt, also auch die haben sich Allah ergeben. Und sag zu jenen, denen die Schrift gegeben wurde, und den Schriftunkundigen, seid ihr Allah ergeben, aslamtum, also nehmt ihr auch den Islam an? Wenn sie ihm ergeben sind, dann sind sie rechtgeleitet. Kehren sie sich aber ab, so obliegt dir nur die Übermittlung der Botschaft. Allah sieht die Menschen wohl. Diejenigen, die Allahs Zeichen verleugnen, die Propheten zu Unrecht töten und diejenigen unter den Menschen töten, die Gerechtigkeit befehlen, denen verkünde schmerzhafte Strafe. Das sind diejenigen, deren Werke im Diesseits und Jenseits hinfällig werden und sie haben keinen Helfer. Ja, manchmal ist man vielleicht sogar fähig zu großen Frömmigkeiten, Gebet und Fasten und etc. etc. Aber wenn man dabei trotzdem die Leute der Religion befeindet, ja, wie gesagt, aus Missgunst untereinander, warum wird dem jetzt gefolgt, warum hören Leute auf den und den, ja, aus Missgunst untereinander und versucht die Menschen auch daran zu hindern, Gerechtigkeit zu verbreiten oder den Dien zu verbreiten, ja, dann wird alles an ihren angeblichen Frömmigkeiten verschwendet. Ja, und gemeint sind hier in erster Linie Ahl al-Kitab, aber wir haben schon oft gesagt, sie sind eine Lehre für uns, denn sie gingen so mit ihren Propheten um und nicht nur mit ihren Propheten, sondern allen, die versucht haben, Gerechtigkeit zu verbreiten. Ja, viele von ihnen sind mit ihnen so umgegangen. Ja, und das sehen wir genauso auch in unseren Gesellschaften oft, zu oft, dass wenn jemand zur Gerechtigkeit ruft, dann ist lieber einem, als dass man diesem Ruf zuhören und geschweige denn folgen muss, dass man lieber den, der ruft, zum Schweigen bringt. Ja, und wir werden jetzt wieder ein bisschen über Ahl al-Kitab lesen, über deren Eigenschaften, Handlungsweisen, wobei natürlich nie alle von ihnen gemeint sind, das werden wir auch noch im Koran lesen, dass manche unter ihnen sind so und manche von ihnen sind so, das ist Allahs Gerechtigkeit, aber nichtsdestotrotz, gewisse Handlungsweisen sind da und wir dürfen nicht vergessen, nochmal, alles, was wir über sie lesen, ist eine Lehre und ein Spiegel für uns. Ja, und wir schauen in diesem Spiegel nicht nach unserer Eitelkeit und sagen, ja, wir sehen ja dabei ganz makellos aus. Nein, sondern wir suchen unsere Mängel und unseren Makel, damit wir ihn eventuell korrigieren und ausbessern können. Siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde? Sie werden zum Buch Allahs aufgefordert, damit es zwischen ihnen richte. Hierauf kehrt sich eine Gruppe von ihnen ab. Und sie sind Widerstrebende. Ja, warum ist das so? Dies, weil sie sagen, das Höllenfeuer wird uns für eine bestimmte Anzahl von Tagen berühren. Ja, nur für eine bestimmte Anzahl von Tagen berühren. Was sie an Lügen zu ersinnen pflegten, hat sie über ihre Religion getäuscht. Ja, und heute, viele Muslime reden nicht anders über die Tatsache, dass es eine Bestrafung gibt, dass ja, auch wenn wir bestraft werden sollten, wenn überhaupt, dann ja eh nur für eine kurze Zeit. Ja, und diese Selbstsicherheit wird genau hier angesprochen und vorgeworfen, den Ahl al-Kitab. Aber wie wird es sein, wenn wir sie zu einem Tag versammeln, an dem es keinen Zweifel gibt und jeder Seele in vollem Maß zukommt, was sie verdient hat und ihnen kein Unrecht zugefügt wird? Sag, O Allah, Herr der Herrschaft, du gibst die Herrschaft, wem du willst, und du entziehst die Herrschaft, wem du willst. Du machst mächtig, wen du willst, und du erniedrigst, wen du willst. In deiner Hand ist all das Gute. Gewiss, du hast zu allem die Macht. Ja, also in diesem Vers und dem folgenden werden wieder Eigenschaften angesprochen, die nur Allah alleine zustehen, die nur er alleine besitzt, wie Wechsel von Tag und Nacht und die Herrschaft zu verleihen und Stärke und Versorgung geben und auch wieder wegnehmen. Das sind alles Dinge, die nur bei Allah alleine sind. Das heißt also, wenn einer von uns möchte, dass sein Zustand sich verändert, dass er vielleicht auch was bekommt, was er nicht hat, oder ihm etwas genommen wird, was er nicht aushalten kann, dann wohin wendet er sich? Er wendet sich zu dem, der den Tag in die Nacht überwechselt und die Nacht in den Tag. Du lässt die Nacht in den Tag eindringen und lässt den Tag eindringen in die Nacht. Und du lässt das Lebendige aus dem Toten hervorgehen und lässt hervorgehen das Tote aus dem Lebendigen. Und du versorgst, wen du willst, ohne zu berechnen. Ja, das heißt also auch, nichts ist immer nichts ist im Stillstand. Ja, alles in der Schöpfung ist im ständigen Wandel. Kein Sturm, keine Dunkelheit der Nacht wird ewig und immerwährend Dunkelheit bleiben. Kein Sturm ist da, um immer da zu bleiben. Ja, Sturm, sowieso gibt es keinen größeren Sturm als der Sturm, der bei Nuh a.s., bei Propheten Noah gekommen ist. Ja, nach jeder Nacht kommt ein Tag. Das heißt, wenn du gerade eine dunkle Phase in deinem Leben durchmachst, dann vergiss nicht, Allah ist es, der auch Helligkeit bringen kann. Allah ist es auch, der Erleichterung bringen kann. Und er wird Erleichterung bringen. Und andererseits darf man auch nicht vergessen, dass wenn du gerade eine Gnade von Allah bekommen hast, dann nicht vergessen, nach jedem Tag kommt auch eine Nacht. Und Allah kann diese Gnade dir auch wieder wegnehmen. Das heißt also wieder, das standhafte Aushalten, geduldig sein und die Dankbarkeit sind wieder die Eigenschaften, die hier in uns wachgerufen werden. Ja, und auch können wir sagen, vielleicht auch ein Optimismus, ja, und eine Hoffnung auf Allah und auf Erleichterung von Allah, die hier auch uns versprochen oder angedeutet wird. Die Gläubigen sollen nicht die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Schutzherren nehmen. Wer das tut, hat überhaupt nichts mit Allah gemeinsam. Es sei denn, dass ihr euch durch dieses Verhalten vor ihnen wirklich schützt. Ja, also es gibt Ausnahmen. Normalerweise soll man das nicht machen, zu vertrauten Freunden, ja, die wirklich auch Geheimnisse mit euch teilen, dass man die Gläubigen lässt und die Ungläubigen zu solch einer Beziehung nimmt. Und es gibt diese Ausnahme, es sei denn, dass ihr euch durch dieses Verhalten vor ihnen wirklich schützt. Also wenn ihr euch schützen wollt und deswegen ein Verhalten an den Tag legt, welches aber nicht wirklich eine solche Beziehung pflegen soll, sondern ja, das Verhalten scheint nur so das Ziel ist damit, euch wirklich vor Gefahren zu schützen. Das ist eine Ausnahme. Allah mahnt euch zu Vorsicht vor sich selbst und zu Allah ist der Ausgang. Ja, und das ist auch wieder ein Zeichen von Taqwa, von Gottesfurcht und dieser Furcht vor Allahs Unzufriedenheit, dass wenn die wirklich Liebe zu Allah im Herzen ist, dann ja, schließt es schon irgendwo auch ein wenig aus, dass man, wie kann man dann eine enge, vertrauensvolle Schutzherrenbeziehung pflegen zu jemandem, der Allah verleugnet. Ja, hier ist wirklich eine tiefe Herzensliebe gemeint. Das heißt nicht, dass man keine Beziehungen pflegen kann. Natürlich hat man vielleicht sogar auch Verwandtschaft und die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben ihre Verwandtschaftsbanden aufs Vorzüglichste gepflegt. Ja, das ist jetzt hier nicht wieder der Zeitpunkt, das im Detail zu besprechen. Ja, natürlich menschliche Würde und Ehre bleibt alles vorhanden und wird auch gepflegt. Ja, hier ist eine bestimmte Beziehung gemeint, die auch Geheimnisse und auch ja, Loyalitäten teilt, die vielleicht nur jemanden, der deinen Glauben teilt, zustehen würden. Sag, ob ihr verbergt, was in euren Brüsten ist oder es offenlegt. Allah weiß es. Er weiß, was in den Himmeln und was auf der Erde ist und Allah hat zu allem die Macht. Und an dem Tage wird jede Seele das, was sie an Gutem getan hat, bereit finden. Und von dem, was sie an Bösem getan hat, hätte sie gern, wenn zwischen ihr und ihm, also zwischen dem Bösen, ein weiter Abstand wäre. Und Allah mahnt euch zu Vorsicht vor sich selbst. Allah ist gnädig zu den Menschen. Ja, also alles, was wir tun, das ist manchmal so, wenn wir immer weiter Buchstabenfolgen in den PC eingeben und am Ende steht da ein gesamter Text. Ja, die gehen ja nicht verloren. Jede Druck auf eine Taste hat eine Wirkung und die wird irgendwo, außer sie wird gelöscht. Ja, und du kannst schlechte Taten löschen mit dem Folgen von guten Taten oder mit der Reue, mit der wahren Reue. Das ist natürlich was anderes, aber an sich hat jede Tat, ob gut oder schlecht, hat eine Wirkung. Und diese Wirkung, diese Speicherung und dieses uns vorgeführt werden von dem, was wir getan haben, das wird gewiss am Tag der Auferstehung passieren. Und wir sehen hier, Zum zweiten Mal warnt Allah uns vor sich selbst. Und auch in dieser Warnung ist auch eine Güte von Allah, eine Schafaqa von Allah. Ja, weil man warnt auch nur den, für den man Gutes will. Ja, das ist das Warnen von der Mutter für ihr Kind. Ja, sie warnt ihn nicht, um ihn zu ärgern oder zu quälen, ja, oder zu bevormunden, sondern in ihrem Warnen ist ihre Güte zu ihrem Schützling. Sag, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. So liebt euch Allah und vergibt euch eure Sünden. Allah ist allvergebend und barmherzig. Qul, in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni. Yuhibbukum Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Ja, also wenn ihr Allah liebt, ja, diese Behauptung muss natürlich erstmal da sein. Lieben wir Allah? Und eigentlich behaupten das ja alle. Natürlich lieben wir alle Allah. Sogar, das sagen ja sogar nicht religiöse Menschen, dass sie Gott oder ihren Schöpfer lieben. Die Frage ist aber, wie stellt man das unter Beweis? Ja, und hier wird uns gesagt, dass wenn das so ist, dann folgt dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, ittiba ar-rasul. Wie sehr schätzt man den Weg, den er uns vorgegangen ist, in allem, was er getan hat? Ja, wir freuen uns ja schon, manchmal leider nicht, wenn wir über ihn hören oder über die Sunna hören, dann sagen manche vielleicht sogar schon, das sind alte Geschichten, das ist nicht trendgemäß, ja, das ist nicht der heutigen Zeit gemäß, das ist nicht mehr modern genug. Ja, und all diese Gedanken sind nicht unbedingt der wahren Liebe zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam entsprechend. Wenn wahre Liebe zu Allah da ist und somit auch wahre Liebe zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, dann wie ist es möglich, dass man irgendetwas oder irgendjemand anderen für nachahmenswerter erachtet als den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam? Und Allah verspricht, was kriegen wir, wenn wir den Gesandten sallallahu alaihi wasallam folgen? Wir kriegen, ja, jeder von uns will gerne so, ja, das ist verborgene Wunsch in jedem Herzen, jeder unserer Herzen, jeder von uns möchte gerne der Liebling von Allah sein. Ja, wir wollen ja sogar meistens den Leuten gefallen. Jeder von uns mag es, wenn er anderen Leuten gefällt. Ja, der Liebling von Leuten sein, der Bevorzugte von Leuten sein, in der Familie, in welchem Bereich man immer sich gerade auch befindet. Ja, und jeder von uns möchte gerne gefallen. Umso mehr, wenn wir denjenigen lieben, dem wir gefallen wollen. Ja, das heißt also, wie ist es dann, wenn wir erreichen können, dass Allah uns liebt? Ja, und der Weg dazu ist Ittiba ar-Rasul, das Folgen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und hier steht nicht Gehorsam zum Gesandten, das ist sowieso erfordert. Ta'a, also Gehorsam und Ita'a, Gehorsam leisten, wäre im Arabischen wird das benutzt für Gehorsam, wenn der Befehl kommt. Das heißt, jemand sagt dir, mach das und das und du bist gehorsam und machst das und das. Ittiba aber, das Folgen, ist, wenn jemand uns sagt oder auch nicht sagt, wir folgen ihm einfach. Ja, also ohne, dass er befehlen muss. Wir folgen ihm einfach Schritt für Schritt und das passiert nur da, wo Liebe ist. Ja, dann versteht man auch das Schweigen von jemandem. Da versteht man auch, wenn jemand nur die Stirn runzelt. Ja, wie ist das mit Kindern und Müttern? Wie ist das, dass die mit, ohne dass das Kind den Mund aufmachen muss, die Mutter versteht, was gerade im Herzen vom Kind vor sich geht. Ja, das passiert nur dort, wo wahre Liebe vorhanden ist. Es gibt auch ganz tolle Bücher, jetzt im deutschen Raum fällt mir jetzt keins direkt ein, aber in Englischen gibt es ganz schöne Sachen auch, zum Beispiel 1000 Sunna für jeden Tag, für Everyday. Ja, das wäre zum Beispiel auch eine schöne Sache. Das sind jetzt so kleine Tipps, ja, Kleinigkeiten. Wenn man das mit sich tragen würde, jeden Tag mal ein bisschen was draus lesen, versuchen das umzusetzen, ja, dass wir immer mehr uns angleichen, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu sein. Und vor allem nicht vergessen, das Nachfolgen nicht immer nur in kleinen Sachen. Ja, hier mal mit Siwak die Zähne geputzt, da mal, was weiß ich, mit rechts was gemacht. Das ist alles sowieso da, aber das ist leicht zu machen. Das gewöhnt man sich einmal an und dann ist es eigentlich relativ leicht. Und da ist auch viel, viel Belohnung drin. Das ist zweifelsfrei, viel Belohnung. Aber die Sunna des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, ist auch vor allem in der Art, wie er sich mit Menschen verhalten hat. Ja, wir haben jetzt im Koran, werden wir auch noch lesen, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam mild zu seinen Gefährten war. Er war mild zu seinen Gefährten. Er war geduldig. Er war standhaft. Er hat Allah auf vorzügliche Art und Weise, beste Art und Weise, hat er Allah angebetet. Ja, in diesen großen Sachen auch mal Ittiba machen und nicht nur sich beschränken, auf den kleinen Dingen zu verbleiben. Die auch natürlich zweifelsfrei Belohnung in sich bergen, aber ja, das, man darf das, die Prioritäten darf man nicht durcheinander vermischen. Sag, gehorcht Allah und dem Gesandten, doch wenn sie sich abkehren, so liebt Allah die Ungläubigen nicht. Ja, und was sind das jetzt nun für Menschen, die von Allah geliebt werden? Ja, und darüber werden wir jetzt im Folgenden lesen. Gewiss, Allah hat Adam und Nuh alaihissalam und die Sippe Ibrahims und die Sippe Imrans vor den anderen Weltenbewohnern auserwählt. Ja, das sind jetzt zum Beispiel, jetzt werden uns Beispiele dargelegt von Menschen, die so waren, dass Allah sie auserwählt hat, sie Allah mit seiner Liebe gesegnet hat. Eine der anderen Nachkommenschaft. Und Allah ist allhörend und allwissend. Ja, also zwei Individuen, Adam und Nuh, und dann aus deren Nachkommenschaft die Sippe Ibrahims, also Ibrahim und seine gesamte Sippe. Wir wissen, die Nachkommen von Ibrahim a.s. waren auch Propheten. Unter den Nachkommen von Ibrahim waren auch Propheten. Und die Sippe Imrans, ja, das ist dann wieder die, das sind die Vorfahren von Isa a.s., die auch wieder alle voneinander abstammen. Und unter ihnen also diese auserwählten Propheten und Gesandten Allahs sich befunden haben. Als Imrans Frau sagte, mein Herr, ich gelobe dir, was in meinem Mutterleib ist, für deinen Dienst freigestellt. So nimm es von mir an. Du bist ja der Allhörende und Allwissende. Ja, und hier ist sehr schön, wir sehen, Allah hört nicht nur auf große Propheten und deren Anliegen, sondern hier wird uns gezeigt, er hört auch auf Frauen. Ja, auf eine einfache Frau, die aus einer, natürlich aus einer auserwählten Sippe war, aber nichtsdestotrotz eine Frau. Und sie sagt, dass sie war schwanger. Und sie wollte das Kind Allahs Diensten und also der Ibadah widmen. Das heißt, ich bin schwanger, und sie soll zu dieser Zeit Witwe gewesen sein, heißt es in Tafsir. Und sie war schwanger und sie wollte, dass wenn das Kind entbunden werden würde, dass es freigestellt werden würde. Es sollte nicht ihr dienen als Mutter. Ja, ich will nichts von diesem Kind, sondern es soll in deinem Dienst stehen. Ich werde es frei machen für deinen Dienst.